Sommernacht die Musik macht, die wirklich gerade dem Inneren entspricht. Vom Feinsten, nix hier mit 12 Uhr, Bordstein hoch, nach Hause weiterarbeiten. Oh,